Pferd des Propheten, glaub an die Nachgeburt, du solltest beten. Die Abermillionen Soldaten und denk ein Schützengräben. Fürchte eben die Früchte des Lebens, ersuche Vergebung, Gerüchte vernehmen. Doch mein Glaube bringt Flüsse zum Stehen. Mein Geist nicht blind, sprich seh, was meine Feinde tun. Körper und Seele im Einklang, schütze mein geistiges Eigentum. Ich weiß, die Gezeiten ruhen, weil es hein nun sei's drum. Denn spätestens am Himmelstor fällt die letzte Entscheidung, bewahr mein Augenlicht. Ich weiß, mein Schicksal kann man nicht kaufen, wo ein Glaube ist, ist im Weg. Doch ich glaub, ich hab mich verlaufen, Rap ist nicht Gott. Aber mehr als Party und Bullshit, Kohle, Fame und Platin, Ketten, verkokste Backstage-Uhren, Kohle, Babes und Party-Depp. Ich bleibe wachsam, hänge ne Variable an die Stelle meines Nachnamen. Aber wenn mir nachsagen, ich sei fanatisch, mich nachahm. Weil ich auf die weiße Taube schieß, mein Rap ist Glaubenskrieg, mein Auge zielt, Sieg ohne Kampf. So vertrau ich nie, paranoid, wer untertrieben. Bin einer unter vielen, der glaubt, der Staat will ihm was unterschieben. Frag, wo denn die Wunder blieben. Doch ich bleib freundlich, glaub an das Gute im Menschen und täusch nicht. So denk ich zweideutig und weiß, dein Plan ist teuflisch. Ich führe einen heiligen Krieg gegen peinliche G's. Bleib politisch, greif meine Gedanken und verteidige sie.